Meine Hände waren voll von Dingen, die mit Stolz ich einstmals nannte mein. Viel Vergnügen wollte ich erringen, viel Enttäuschung brachten sie mir ein. Aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ sie stille und in seinen Ruhm, machte so der eitlen Lust ein Ende. Alles dient nun seinem ewigen Ruhm. Meine Hände waren alle Tage immer unrein und mit Stolz befleckt. Ach, umsonst war alle meine Plage, meine Sünde war noch nicht bedeckt. Aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ die meinen in seinen Ruhm, machte so der Unruh bald ein Ende. Durch sein Blut war ich in Gehorsam nun. Ohne Ziel, das waren meine Hände, nur dem eignen Willen untertan. Gleich als ob man so sein Leben fände, wie betrog ich mich im eigenen Wahn. Aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ die seinen auf den meinen Ruhm, machte so der Unruh bald ein Ende, wie befreit bin ich durch Jesus nun.